Erster Belsazar war König von Babel. Daniel hatte einen Traum im Bett. Er schrieb die wichtigsten Dinge auf. Zweiter Daniel erzählte, ich sah einen Traum in der Nacht. Die vier Winde stürmten auf dem großen Meer. Dritter, vier große Tiere kamen aus dem Meer. Jedes Tier sah anders aus. Vierter, das erste Tier sah aus wie ein Löwe. Es hatte Flügel wie ein Adler. Dann verlor es die Flügel. Es stand wie ein Mensch auf zwei Füßen. Fünfter, das zweite Tier sah aus wie ein Bär. Es stand auf einer Seite. Es hatte drei Rippen im Maul. Jemand sagte, steh auf und iss viel Fleisch. Sechster, danach sah ich ein anderes Tier. Es sah aus wie ein Leopard. Es hatte vier Flügel und vier Köpfe. Es bekam viel Macht. Siebter, dann sah ich ein viertes Tier. Es war sehr schrecklich und stark. Es hatte große Zähne aus Eisen. Es hatte auch 10 Hörner. Achter, ein kleines Horn wuchs zwischen den anderen Hörnern. Drei alte Hörner fielen aus. Das kleine Horn hatte Augen und einen Mund. Es redete sehr stolz. Neunter, ich sah Throne. Ein sehr alter Mann setzte sich darauf. Seine Kleidung war weiß wie Schnee. Sein Thron brannte wie Feuer. Zehnter, ein Fluss aus Feuer floss von ihm weg. Viele tausend Menschen dienten ihm. Das Gericht begann und man öffnete die Bücher. Elfter, ich sah weiterhin. Das vierte Tier starb wegen der stolzen Worte. Man verbrannte seinen Körper im Feuer. Zwölfter, die anderen Tiere verloren ihre Macht. Aber sie durften noch eine kurze Zeit leben. Dreizehnter, ich sah jemanden, der wie ein Mensch aussah. Er kam mit den Wolken zum alten Mann. Man brachte ihn vor den alten Mann. Vierzehnter, er bekam alle Macht und Ehre. Alle Völker müssen ihm dienen. Sein Reich wird niemals enden. Fünfzehnter, ich, Daniel, war sehr traurig. Die Bilder in meinem Kopf machten mir Angst. Sechzehnter, ich ging zu einem Diener. Ich fragte ihn nach der Wahrheit. Er erklärte mir alles. Siebzehnter, die vier großen Tiere sind vier Könige. Sie werden auf der Erde regieren. Achtzehnter, aber das Volk Gottes wird die Macht bekommen. Sie werden für immer regieren. Neunzehnter, ich wollte mehr über das vierte Tier wissen. Es war sehr schrecklich mit Zähnen aus Eisen. Es zerstörte alles. Zwanzigster, ich fragte nach den 10 Hörnern. Und nach dem kleinen Horn mit dem stolzen Mund. Es sah größer aus als die anderen. 21. Das kleine Horn kämpfte gegen das Volk Gottes. Es gewann den Kampf gegen sie. 22. Dann kam der alte Mann. Er gab dem Volk Gottes ihr Recht. Die Zeit kam und sie bekamen die Macht. 23. Das vierte Tier ist ein viertes Reich. Es ist anders als alle anderen Reiche. Es wird die ganze Erde zerstören. 24. Die 10 Hörner sind 10 Könige. Danach kommt ein anderer König. Er besiegt 3 Könige. 25. Er redet böse Worte gegen Gott. Er quält das Volk Gottes. Er will die Feiertage und Gesetze ändern. Er hat für eine bestimmte Zeit die Macht. 26. Aber das Gericht wird kommen. Er verliert seine ganze Macht. Er wird für immer vernichtet. 27. Dann bekommt das Volk Gottes die Macht. Alle Reiche auf der Welt gehören ihnen. Ihr Reich bleibt für immer. Alle Mächte werden ihnen gehorchen. 28. Hier endet die Geschichte. Ich, Daniel, hatte viel Angst. Ich wurde blass. Aber ich behielt alles in meinem Kopf.